Ventila, Porno schon. Menschenrechte aberkannt. Man diskutiert mit einer Wand. Regierung, die so lügt wie nie. Verherrlicht die Schizophrenie. Verachtung wird zum Hass und Hass wird zur Gewalt. Vernichtung wird zum Spaß, sie machen alles kalt. Ihr habt den Wind gesehen, jetzt erntet ihr den Sturm. Wir sind die Gesellschaft, seid darin der Wurm. Drogendealer kommen her, kriminell und ordinär. Die Regierung hört nicht auf, lässt den Dingen freien Lauf. Das deutsche Volk wird nicht gefragt, man hört nicht, was der Bürger sagt. Wird zum Hass und Hass wird zur Gewalt. Vernichtung wird zum Spaß, sie machen alles kalt. Wir haben den Wind gesehen, jetzt erntet ihr den Sturm. Wir sind die Gesellschaft, seid darin der Wurm. Verbrecher haben freie Hand. Drogen überfluten unser Land. Menschenhandel, Schlepperei. Die Regierung nennt das frei. Die Jugend hier im Stich gelassen. Dann fragt ihr uns, warum wir hassen. Wird zum Hass und Hass wird zur Gewalt. Vernichtung wird zum Spaß, sie machen alles kalt. Ihr habt den Wind gesehen, jetzt erntet ihr den Sturm. Wir sind die Gesellschaft, seid darin der Wurm. Wir sind die Gesellschaft, ihr seid darin der Wurm.